Wo soll es denn jetzt hingehen? Zurück in die Zukunft? Ich denk zurück an alte Zeiten, als ich noch ein kleiner Junge war. Die einzigen Termine draußen spielen und mein Stundenplan. Keine Sorgen, nur mit dem Go-Kart noch eine Runde fahren. Spielte Räuber und Gendarm bis zum Sonnenuntergang. Wollte was erleben und ging auf große Abenteuer. In Wäldern und in leeren Häusern machten wir dann Lagerfeuer. Strobeln mussten auch dran glauben und ich weiß, das war bescheuert. Kontrolleure packen Paul, ohne Karte war es teuer. War es neuer, suchten wir Knaller vom Vortag. Auch waren wir den ganzen Tag mit dem Ball auf dem Sportplatz. Irgendwann fing es an, erwachte mein Wortschatz. Steht meine ersten Zeilen und verfasste einen Vortrag. Was vorher noch Sport war, wurde Sound und Melodie. Anstatt Sandbogen zu bauen, schraubte ich am Beat. Ich fühlte in Gedanken und tauchte wirklich tief. Erinnerungen sind wie ein Traum, den du siehst. Weißt du noch, wie es war? Nur ein Blick ins Gesicht der Geschichte macht uns klar, wer wir sind und wo wir stehen. Erinnerung lässt uns in die Zukunft. Geschrieben ist, wie bei allen Menschen. Deine Zukunft ist immer das, was du daraus machst.